Jeder unvoreingenommene Beobachter muss jedoch feststellen, dass der Einmarsch der deutschen Truppen in Dänemark und Norwegen die logische Entwicklung der Situation war, die durch die Intrigen der Engländer und Franzosen in den skandinavischen Ländern während der letzten Monate entstanden war. Durch diese Handlungen wurde die Neutralität der skandinavischen Länder und vor allem Norwegens systematisch untergraben. Es genügt an die Erklärung Chamberlains im englischen Parlament vom 9. April zu erinnern, um eine klare Vorstellung davon zu erhalten, wie der Schutz der Neutralität der skandinavischen Länder durch den englisch-französischen Block in Wirklichkeit aussah. Die Alliierten, erklärte Chamberlain damals, haben Norwegen davon in Kenntnis gesetzt, dass sie sich das Recht vorbehalten, die Maßnahmen zu treffen, die sich für die Aufrechterhaltung des Kräfteverhältnisses als notwendig erweisen würden. Die Alliierten haben in den norwegischen Hoheitsgewässern Minenfelder gelegt, um die Durchfahrt der deutschen Schiffe zu verhindern. Mit anderen Worten, die Engländer und Franzosen hielten sich für berechtigt, in den norwegischen Hoheitsgewässern ebenso zu schalten und zu walten wie in ihren eigenen. Die vielen im Westen vorhandenen Tondokumente aus Moskauer Sendungen sind meist nur ganz kurze, eher zufällige Mitschnitte, die wegen ihrer miserablen Tonqualität kaum noch einmal sendbar sind. Deshalb hier nur ein paar Ausschnitte, die einige Besonderheiten vorführen sollen. Eine Geisterstimme sprach immer wieder in laufende Sendungen des Großdeutschen Rundfunks hinein. Anton Ackermann in seinen Erinnerungen. Durch einfaches Knöpfchendrücken konnte ich in freier Wahl einen der 8 leistungsstärksten Goebbels-Sender auf Empfang einstellen. Hatte ich das akustisch und inhaltlich am besten geeignete Programm erwischt, besonders geeignet waren Sendepausen, alle Arten nicht zu lauter Musik und Einzelsprecher bei Nachrichtensendungen und Reportagen, so konnte ich loslegen. Ich stellte mich als die Stimme des Mannes aus dem Volke vor. Es galt, in kurzen, möglichst treffenden Worten zu widersprechen, zu entlarven, zu berücksichtigen, zu warnen, zu mahnen und aufzurufen. Bald konnte ich überraschende Vorgänge feststellen. Bei dem von mir beirrten Sendeprogramm verschwanden die Pausen, ebenso alle Kammermusiksendungen und Ähnliches. Dafür füllte die übliche Radaumusik, die meine Stimme schwer überlagern konnte, das ganze Musikprogramm. Von den militärischen Meldungen: Ein nordamerikanisches Schlachtschiff vom Muster Mississippi wurde auf der Höhe der britischen Kolonie Sierra Leone an der westafrikanischen Küste von dem italienischen U-Boot Barbarigo unter dem Kommando von Fregattenkapitän Enzo Grossi in der vergangenen Nacht versenkt. Mit Freude und Bewunderung hörte das deutsche Volk heute von dem neuen stolzen Erfolg des italienischen U-Boot-Kommandanten, der bereits am 20. Mai ein amerikanisches Schlachtschiff der Maryland-Klasse unweit der brasilianischen Insel Fernando de Noronha im Atlantik versenkt hatte. Nördlich von Tuapse eroberten württembergische Infanteristen Bergkuppen,